Wir begrüßen Sie zu unserer alternativen Radiosendung Niemandsland bei Kontrabanda FM 91.4. Wir senden live von der Plaza Real in Barcelona. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde von Niemandsland, 91.4 FM, Kontrabanda. Ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Ein großer Teil des heutigen Niemandslandes werde ich dem 50-Jährigen bestehen, der Gruppe Tonsteine Scherben widmen. Der Alfred J. Preisträger Rio Reiser gilt als einer der größten deutschsprachigen Rockpoeten seiner Zeit. Nachdenklich, scharfsinnig und immer brillant. Wann, wenn nicht jetzt? Wo, wenn nicht hier? Wie, wenn ohne Liebe? Wer, wenn nicht wir? Das war das Leitmotiv von Rio Reiser. Was hat dieser Mann nicht alles erlebt in den 46 Jahren seines Daseins? Geboren 1950 als Ralf Christian Möbius in West-Berlin, musste Rio Reiser sich schon in seiner Jugend an ein Leben on the road gewöhnen. Sein Vater, der als leitender Ingenieur für Kartonverpackungen bei Siemens angestellt war, wurde des Öfteren versetzt. Deshalb lebte Rio in einem halben Dutzend Städten der Republik, bis er und seine Familie sich Anfang der 60er Jahre in Niederroden niederließen, unweit von Offenbach im Rhein-Main-Gebiet. In einem Interview sagte der Musiker später, dass er sich an keinem dieser Orte wirklich zu Hause fühlte. Seine Mutter Erika hielt ihn für einen im wahrsten Sinne des Wortes unbelehrbaren Autodidakten und ließ ihm in seinem kreativen Tun freien Lauf. So erlernte er sein Geschick auf Klavier, Gitarre und Cello aus eigenem Antrieb. Mitte der 1960er Jahre wandelte sich das Talent des jungen Ralf Christian Möbius in die Person des hochbegabten Musikers Rio Reiser. Sein Pseudonym wählte er wohl überlegt nach dem Protagonisten des Romans Anton Reiser von Karl Philipp Moritz. Der lebte von 1756 bis 1793. Rio tummelte sich fortan in der Musikszene um Offenbach und Frankfurt, probierte hier und dort seine erlernten Fähigkeiten aus und landete zunächst bei der Band Beat Kings und später bei De Galaxis. Die Lehrjahre in Hessen bestärkten Rio Reiser, seinen musikalischen Horizont zu erweitern. Gerade mal 17 Jahre alt überredete er seinen Mitmusiker R.P.S. Lanrü, mit ihm nach West-Berlin zu ziehen, dorthin, wo Rio geboren war und zumindest einen Hauch von Heimat vermuten durfte. Man tingelte 3 Jahre durch die Clubs der Großstadt, doch nichts wollte so recht klappen. Schließlich fanden Rio und R.P.S. in Wolf Seidel und Kai Sichtermann 2 Seelenverwandte, die mit ihnen 1970 die Band Tonsteine Scherben gründeten. In Kreuzberg nahm die Formation ihre ersten Singles auf, unter anderem ihr legendäres Stück »Macht kaputt, was euch kaputt macht«, das zur Hymne der Studentenbewegung wurde. 1971 erschien ihre erste LP »Warum geht es mir so dreckig« beim bandeigenen Independent-Label David Volksmund. Mit ihrem zweiten Album »Keine Macht für niemand« von 1972 festigten die Scherben ihren Ruf als Sprachrohr der außerparlamentarischen Opposition und Hausbesetzerszene. Und hier eins der vielleicht schönsten Liebeslieder deutscher Zunge. Für immer und dich, Rio Reiser. Wein für dich, ich regne und ich schein für dich. Versetz die ganze Welt für dich. Für dich und immer für dich. Für immer und dich. Für dich und immer für dich. Egal wie du dich nennst, egal wo du halt fällst. Ich hab so oft für dich gelogen und ich bieb den Regenbogen. Für dich und immer für dich. Ich schweig für dich, ich gehe und ich bleib für dich. Ich streich den Himmel blau für dich. Für dich und immer für dich, für immer und dich. Für dich. Für dich, egal wie du mich nennst, egal wo du halt pennst, ich hab so oft für dich gelogen und ich bieg den Regenbogen. Für dich und immer für dich, für immer und dich. Das Scherbenfestival hat begonnen. Tonsteine, Scherben und ihre Zeit. Vom 4. Juni an wurde in Berlin die 50-jährige Bandgründung von Tonsteine, Scherben gefeiert. Und wird es noch. Neben Filmvorführungen gibt es besondere Ausstellungen. Im Bett ist der Mensch nicht gern alleine. Und in meinem Bett Berlin, da ist Rio Reiser mit seiner Fender-Gitarre. Da ist das überfüllte Teach-In. Da sind volle Aschenbecher, lange Haare und bunte Hemden. Demoplakate, Straßenfeste und Mao-Schriftzüge. Da ist der Mariannenplatz, das Rauchhaus und die alte TU-Mensa. Da ist der Rohbau des neuen Kreuzberger Zentrums. Da sind Plänen an WG-Tischen. Da ist die nackte Kommune 1. Da sind Gastarbeiter auf kargen Kreuzberger Straßen. Da sind Hippies und Freaks und noch mehr Hippies und Freaks. Die Hölle. Wir leben im Zuchthaus. Wir sind geboren. All diese Szenarien werden vom 10. Juni an in der Ausstellung Wenn die Nacht am tiefsten, Tonsteine scherben und ihre Zeit, im und am Kunstquartier Bethanien zu sehen sein. Die Schau findet im Rahmen der Jubiläumswochen zur 50-jährigen Bandgründung der Tonsteine Scherben statt. Aus zwei Straßentheatergruppen gingen im Jahr 1970 Tonsteine Scherben hervor. Die Sänger um Rio Reiser, der lebte von 1950 bis 1996, und Gitarrist PRS Lanroux soll die Gegen- und Alternativkultur in Westdeutschland und zum Teil auch in der DDR wie in der Folge wie keine zweite prägen. Der schönste Platz ist immer an der Theke. Da hat er recht. Eigentlich sollte bereits vergangenes Jahr gefeiert werden, aber Corona-bedingt beginnen die Jubiläumsfeiern erst jetzt. Man kann sagen, ich bin so frei. Wir müssen hier raus. Das ist die Hölle. Es wird dabei unter anderem um pop-historische Einordnungen gehen. Etwa in einer Podiumsdiskussion im Brechthaus am 11. Juni. Das wäre also am Freitag dieser Woche. Am gleichen Tag werden einige Scherbenmitglieder ein Konzert mit Gästen am Funkhaus geben. Performances, Filmvorführungen am 7. und am 8. Juni. Ein Stadtspaziergang, der fand am 9. Juni statt, befinden sich ebenfalls im Programm. Und am 12. Juni soll dann der Heinrichplatz in Rio Reiserplatz umbenannt werden. Aufgrund einer Anwohnerklage ist zum jetzigen Zeitpunkt noch ungewiss, ob dieser Termin eingehalten werden kann. Ja, es gibt tatsächlich Leute, die wollen nicht, dass der Heinrichplatz ab jetzt Rio Reiserplatz heißt. Ein paar Worte zur Ausstellung. Die vielen Fotos, Dokumente und Artefakte in der Ausstellung zeigen dabei auch, wie aus einem völlig runtergerockten Bezirk im Kiez ein Kiez voller Subkultur werden konnte, dessen Ausverkauf inzwischen in vollem Gange ist. Wenn man so will, kann man Kreuzberg bei seiner Kreuzbergwerdung zusehen. Hervorzuheben sind vielleicht die Fotografien von Frau Jutta Mattes. Sie war dabei, als die Scherben am 8. Dezember 1971, kurz nach dem Tod Georg von Rauchs, in der TU aufgetreten sind. Ihre Bilder fangen die Atmosphäre im Auditorium ein. Man sieht Studentinnen und Studenten, die es von den Sitzen reißt. Am gleichen Abend wird das Rauchhaus besetzt und die Scherben schrieben das Lied dazu. Ihr kriegt uns hier nicht raus, das ist unser Haus. Der Song wurde zur Hymne der Bewegung. Auch die Fotos vom Fest am Mariannenplatz 1972 sind toll. Eines davon zeigt Hippies, Hippie-Kinder und Gastarbeiter beim gemeinsamen Tauziehen. Sowieso gemeinsam lautete das Gebot der Stunde. Junge Leute sitzen in großen Gruppen um WG-Tische, diskutieren miteinander, schreiben Gedanken auf, entwerfen Demoplakate. Im Kontrast dazu steht das triste Alltagsleben. Einige Aufnahmen zeigen kaputte Häuser, kaputte Bürgersteige, leere Straßen, Streuner. Kreuzberg, ein Provisorium. Es wird auch klar, warum das Wort Gammler damals Konjunktur hatte. Denn die jungen Menschen hängen einfach viel ab und rum. Schon das war ein Akt der Subversion in einer Gesellschaft, die von vielen als repressiv empfunden wurde. 91.4. 91.4. En Barcelona. En Barcelona. Con Niemandsland, con Niemandsland. Con Niemandsland, con Niemandsland. Rio Reiser und Co., die Erfindung Kreuzbergs, 50 Jahre, macht kaputt, was euch kaputt macht. All das ist nur ein winziger Teil der von John Colton kuratierten Schau, die im Projektraum Bethanien und Open Air stattfindet. Auf vielen Schautafeln wird der historische Kontext verdeutlicht. Interaktive Angebote im Netz gibt es zusätzlich. Unter anderem erzählen dort Fans, was die Scherben ihnen bedeuten, die zweifellos die wichtigste Rockband der alten Bundesrepublik Deutschland war. Die Nacht am tiefsten, ein Scherbenfestival, findet vom 4. Juni bis zum 21. August statt. Die Ausstellung Tonsteine, Scherben und ihre Zeit wird ab dem 11. Juni zu sehen sein. Für weitere Infos empfehle ich die Tonsteine-Scherben-Seite www.50-jahre-tonsteinescherben.de. Versuch doch heute Abend deinen Chef. Sein Mercedes weg. Gib ihm doch endlich seinen Lohn. Mach dich auf, die Socken, er wartet schon. Es ist Zahltag, Junge, und die Arbeit ist vorbei. Tu, was du tun willst, und du bist frei. Tja, typisch Rio Reiser, das Album. Wenn die Nacht am tiefsten von 1972. Ich bin jetzt hier auf der Scherbenseite. Die ist übrigens sehr schön gestaltet, Wenn die Nacht am tiefsten, ein Scherbenfestival. Und hier gibt es sehr schön aufbereitet Fotos. Die einzelnen Elemente und Segmente der Ausstellung werden hier mit sehr anschaulichen Bildern dargestellt. Und gibt auch eine Ausstellung über die Bücher, über Tonsteinescherben, keine Macht für niemand, als wir das Wunder waren, dann Halt dich an deiner Liebe fest von Gerd Möbius, das ist Rio Reisers Bruder, der hat auch ein Buch geschrieben. Das ist unser Haus, die Geschichte der Hausbesetzungen von Sarah Sichtermann und Kai Sichtermann. Es gibt also auch einen literarischen Frühschoppen, da kann man über die Bücher diskutieren von Tonsteinescherben. Scherben bringen Glück, eine Schifffahrt, Dampfertouren zu Rio Reiser und Tonsteinescherben über Spree- und Landwehrkanal. Also, es gibt einiges da zu sehen, zu machen und natürlich gibt es auch eine Jubiläums-LP und CD. Zum 50-jährigen Jubiläum gibt es nicht nur einen, sondern gleich zwei Tonträger. Auf CD und Vinyl präsentieren Tonsteinescherben einen musikalischen Querschnitt ihrer Bandgeschichte von 1970 bis 1984. Leider klappt es nicht ganz mit der Veröffentlichung zum Festivalbeginn. Dafür hat die Band in einem langwierigen Auswahlverfahren die 8 wichtigsten Scherbenstücke für die LP ausgesucht und für die Doppel-CD 36 Stücke zusammengestellt, die die volle musikalische und textliche Spannbreite aufzeigen, vom ruppigen Polizong bis zum ambivalenten Liebeslied, von geballter Wut bis zu verdreht surrealen Wortbildern, von berserkerhaften Rockstücken bis zu sanften Balladen, von knalligem Punk bis zu Reggae-Latin-Flow. Mit dabei sind auch 4 bisher unveröffentlichte Aufnahmen aus dem Archiv. Ich will nicht werden, was mein Alter ist und Sklavenhändler aus dem legendären Rockpalastkonzert von 1982 sowie 2 Demos auf ein Happy End und die Urversion von Junimond, womit nun endlich der Beweis geliefert wird, dass das Stück schon vor Rios Solozeit bei den Scherben entstanden ist. Und die schwarze Front. Im Booklet kommentieren die Musiker die Lieder zu ihrer Entstehung, zur Atmosphäre, zur Komposition oder zum Lebensgefühl. Sowohl als LP als auch als Doppel-CD. Hey! Wird aber erst im Juli erscheinen bei David Volksmund und es wird von Indigo vertrieben werden. Die Gegend um den Heinrichplatz, für die Besetzergeneration auch bekannt als Heini, war in den 1970er Jahren das Revier von Rio Reiser und seiner Band Tonsteinescherben. Egal in welche Richtung man von diesem Platz ausgeht, man trifft auf Geschichten, die die Band schrieb und erlebte. Sei es deren Namensgebung in der Oranienstraße und die dort ansässige Pizzeria Samira, das Vereinshaus, das als Stammkneipe der Scherben diente und das Kreuzbergmuseum in der Adelbertstraße, die Besetzung einer Fabriketage im Hinterhof Marianenplatz 13 zwecks Gründung eines Jugendzentrums oder die Besetzung des Schwesternhauses Martha Maria am Marianenplatz, welches später in Georg von Rauchhaus umbenannt wurde. Und das war erst der Anfang. Die Hochburg der Besetzerbewegung in den 1980er Jahren war der Heini. Rio Reiser und seine Band lieferten nicht nur mit dem Rauchhaus-Song den Soundtrack dieser Bewegung. Heute singt selbst die Enkelgeneration textsicher die alten Lieder, als wären sie selbst dabei gewesen. Zeit also, diesen Platz nach Rio Reiser zu benennen, der mit seinen Texten den Nerv der Zeit getroffen hat. Komm ich abends nach Hause zu meiner Braut, will ein bisschen was zu fressen, hab ich bei Karstadt geklaut. Und ich sag zu ihr, Puppe, ey, ich bin heute zu geil. Und sie sagt, mach dich, Junge, schalt den Fernseher ein. Dann bin ich echt fertig. Und was ich stehen hab, das lass ich stehen. Den Abend, den kannst du mich nur noch in der Kneipe rumhängen sehen. Da sauf ich mich voll und wichst mich einer an. Dann kriegt er ein paar aufs Maul. solange ich kann. Und von dem ganzen Fuße penn ich zum Schluss ein. Der Wirt weckt mich um fünf und Quatsch. Arbeit, Junge, muss sein! Auch filmmäßig ist Wenn die Nacht am tiefsten ein Scherbenfestival gut aufbereitet. Ab dem 7. Juni, das war vergangenen Montag, gibt es Filme zu sehen. Zwei Scherben-Kinoabende in Kreuzberg. Zur Eröffnung der Scherben-Festival-Woche werden mehrere Filme über Rio Reiser und Tonsteine Scherben gezeigt. Den Anfang macht am 7. Juni das Freiluftkino Hasenheide. Der Abend beginnt mit der offiziellen Festivaleröffnung mit Programmvorstellungen. Ein paar Stunden lang. Im Anschluss wird die neue Doku von Albrecht Metzger, Tonsteine Scherben Tour 83, 115 Minuten lang mit den Tonsteine Scherben auf Tour, erstmalig vor Publikum gezeigt. Der Filmemacher ist bei der Premiere dabei und wird ein paar Worte zu diesem Film sagen. Tags darauf gab es am 8. Juni im Freiluftkino Kreuzberg die Doku Der Traum ist aus, die Erben der Scherben von Christoph Schuch und im Anschluss Scherben in Friesland von Egon Bunne. Auch hier sind die jeweiligen Filmemacher vor Ort dabei. Warum macht sie Scheiße bloß? Aber da Schießbude stehen mit ner Knarre in der Hand. Da träum ich knall alle Schweine ab. Am Freitag, dem 11. und am 12. Juni, dem Samstag 2021, gibt es zwei Scherbenkonzerte am Spreeufer, am Funkhaus und im SO 36. Natürlich kann man das 50-jährige Jubiläum von Tonsteine Scherben und den 70. Geburtstag von Rio Reiser nicht ohne Musik feiern. Daher gibt es als Höhepunkt das Scherbenfestival zwei Konzerte mit dem ambitionierten Ziel, eine Brücke zu schlagen von den alten Liedern der Scherben zu jungen Musikerinnen, die diese Lieder neu interpretieren und die politischen Auseinandersetzungen der Jetztzeit bringen. Das Jubiläumskonzert wird am Samstag, dem 12. Juni 2021 im SO 36 stattfinden und per Livestream übertragen. Der Livestream wird kostenlos verfügbar sein, jedoch können Soli-Tickets erworben werden, um die Musikerinnen und Musiker und das SO 36 zu unterstützen. Eine kleine Zahl Zuschauer darf nun sogar doch live vor Ort dabei sein. Covid lässt grüßen. Die Tickets gab es ab dem 4. Juni 2021. Die Veranstaltung wird gefördert aus Mitteln des Hauptstadtkulturfonds und der Senatsverwaltung für Kultur und Europa. Zusätzlich findet am 11. Juni ein Open-Air-Konzert am Spreeufer am Funkhaus in Berlin-Oberschöneweide statt. Auf beiden Konzerten spielen Mitglieder von Tonsteine Scherben und eine Reihe von Gastmusikern und Gastmusikerinnen. Am Montagmorgen! In der Hafenstraße, da sauf ich mir einen an und dann hol ich mir eine Waffe, da schnapp ich mir einen Knüppel und dann fackel ich nicht lang. Ab dem 9. Juni gibt es eine Stadtführung, die heißt Musik ist eine Waffe. Tonsteine Scherben waren ein Teil von Berlin, so wie Berlin ein Teil der Bandgeschichte war. In diesem Sinne kann man am 9., 11. und 12. Juni unter dem Motto Musik ist eine Waffe Kreuzberg auf den Spuren von Tonsteine Scherben erkunden. Sie führen vorbei an Orten, die mit den Scherben in Verbindung stehen und bieten damit den Spaziergängerinnen einen authentischen Einblick in das Leben der Musiker. So führt der Weg beispielsweise in die Oranienstraße 45, wo die Band sich ihren Namen gab, und zum Mariannenplatz, der einst bei der Besetzung des späteren Georg von Rauchhauses blau war. So viel Bullen waren da, wie es im Rauchhaus-Song gesungen wird. Auf dem Platz wird die damalige Zeit in der Ausstellung der Braus Gallery wieder lebendig, ehe die Stadtführung dann auf den Hinterhof in der Mariannenstraße führt, wo die erste Fabrikbesetzung zwecks Gründung eines Jugendzentrums stattfand. Die Führungen übernimmt Sema Binia von der Berliner Geschichtswerkstatt. Die Veranstaltung wird gefördert aus Mitteln des Hauptstadtkulturfonds und der Senatsverwaltung für Kultur und Europa. Treffpunkt Admiralbrücke, Nordoststrecke an der steinernen Brückenbalustrade. Dann gibt es einen Podiumsabend. Es gab ein Podiumsgespräch am 8. Juni 2021. Da ging es um die Frage Tonsteine, Scherben und der Moment der Revolte. Was ist aus dem politischen Aufbruch geworden? Uwe Schütte im Gespräch mit Martin Paul, Maike Rosa Vogel und Michael Sondheimer. Es gab sogar eine musikalische Intervention von Andreas Spechtel, ja, von der Gruppe Ja Panik. Ein halbes Jahrhundert nach der Gründung von Tonsteine Scherben gilt es, Bilanz zu ziehen. Was ist im Verlauf der letzten 5 Jahrzehnte aus der Grundlegung der deutschsprachigen Popmusik, aus dem Geiste des politischen Protestes geworden? Was sind die Chancen und Perspektiven einer politisch ausgerichteten Popkultur heute? Darüber sprachen Scherbenmusiker Martin Paul, die Musikerin Maike Rosa Vogel und der Journalist Michael Sondheimer mit dem Autor Uwe Schütte. Einklang mit dir selbst? Och, es geht. Es geht. Ja, es geht. Also es ist, ja, doch. Nicht voll im Einklang. Ich streite mich auch oft mit mir, vor allem wenn ich alleine in der Wohnung bin oder alleine irgendwo bin oder die Straßen lang gehe. Passiert schon oft, dass ich mich mit mir streite, aber wir vertragen uns auch dann immer. Ich warte auf den Freitagabend bin ich frei. Und ich weiß, du bist da und du wartest auf mich. Doch am Montagmorgen ist alles vorbei. Kommst du aus einem bürgerlichen Elternhaus? Nö, bürgerlich wäre übertrieben, kleinbürgerlich. Ja, also bürgerlich nicht, also kein gut bürgerliches Elternhaus. So kleinbürgerlich und ja. Ihr habt in der Zeit auch eine Tour gemacht, eure letzte Tour. Und seid da schwer pleite gegangen. Letzte Tour stimmt nicht, das war die erste Tournee nach 5 Jahren Pause, die wir da gemacht haben. Wir haben 5 Jahre lang nicht gespielt. Und haben gedacht, jetzt ist die Zeit wieder reif, hatten uns auch wieder zusammengefunden und hatten irgendwie für ein Konzept für uns, wie wir das auf der Bühne machen wollen, bloß wir hatten kein geschäftliches Konzept. Und da wir alles selber finanzieren mussten, also keine Unterstützung von der Plattenfirma, weil wir ja selber unsere eigene Plattenfirma waren, mussten wir alles, was an Miesen war, abdecken. Das heißt, die ganzen niedrigen Eintrittspreise, die von uns eigentlich verlangt wurden, mussten wir, was das an Verlusten gebracht hat, allein bei den Konzerten, weil du eben nicht für 10 Mark spielen kannst mit dem Aufwand, den Publikum heute aber trotzdem gewohnt ist. Siehst du die Scherben als Vorreiter für deutsche Rockmusik, wie es sie heute gibt, Grönemeyer, Bab, Klaus Lage, Maffay und so weiter? Ja, sehe ich, ja. Also wir haben das Feld beackert mit eigentlich, da es möglich war, dass da drauf sowas wächst. Anfang der 80er Jahre, als die Punkbewegung in voller Blüte stand in Deutschland und vor allen Dingen in Kreuzberg, hier ist den Punks ein Denkmal gesetzt, haben die Scherben ja eine Renaissance erlebt. Ne? Wie kam das? Ja, wie das kam, kann ich nur vermuten. Ich glaube, dass das damit zusammenhängt, dass viele gedacht haben, dass die Platten, die von 1970, 71, 72 waren, so keine Macht für niemand, warum geht es mir so dreckig, dass die aktuell, weiß ich was, 79 oder 80 aufgenommen worden sind. Ne? Und ja, auch im direkten Zusammenhang schon irgendwie was zu der Zeit zu sagen hatten. Da war ja die zweite Welle von Hausbesetzungen. Wir hatten ja damals am Anfang der 70er war die erste, wo auch der Rauchhaus-Song raus ist und so. Und ich glaube, dass es einfach zu dem Zeitpunkt voll in die Zeit gepasst hat. Ne? Also wir haben damals alles selber finanziert und alles selber gemacht, Platten selber gemacht, die Konzerte selber gemacht und sind damit voll auf die Fresse gefallen, also sagen finanziell. Aber wirklich so, dass es praktisch der Anfang vom Ende von Scherben war. Wir haben dann eben 4 Jahre weitergemacht, weiter auf Pump gelebt und saßen da mit ungefähr 300.000 Mark Schulden, die wir irgendwann, wo wir irgendwann gesagt haben, die kriegen wir nicht mehr rein, wenn uns nicht eine Plattenfirma irgendwie den Supervertrag gibt oder uns irgendjemand das Geld schenkt. Ne? Ein reichen Onkel in Amerika, das wussten wir mittlerweile auch, dass keiner von uns den hat. Also woher das Geld nehmen und nicht stehlen. Ja. Sag Marie, was kaum einer weiß, ist, dass du Bundesfilmpreisträger bist. Ja, ich trage hart daran, ja. Mhm. Für welchen Film hast du den Bundesfilmpreis bekommen? Für den berühmten Film Johnny West. Johnny West. Haben den viele Leute gesehen? Ich glaube nicht. Ich habe mir ein paar Mal angeguckt. Nee, der ist ziemlich sang- und klanglos untergegangen, weil die Konstantin genau zu dem Zeitpunkt pleite gemacht hat. Ja, darauf trinken wir einen. Darauf trinken wir einen. Mhm. Du hast einen Rodi gespielt oder sowas in dem Film? Ja, ich habe einen Rodi gespielt. Und deine Partnerin war Christina van Eyck? Aha. Haben Sie keine Pizza? Ich will Italiener sein. Rio, in dem Studio hast du deine Platte produziert, deine Soloplatte. Ich habe sie nicht produziert. Der Udo und die Annette haben die produziert. Und du hast sie gemacht? Ja, ich habe sie gesungen und die Stücke geschrieben. Waren denn da die Scherbenmusiker auch dabei? Nee, nur Larue. Der hat auf 3 oder 4 Stücken Solo gespielt. Larue, der Gitarrist. Ja, weil ich wollte auch was Neues machen, einen neuen Anfang machen und deswegen wollte ich jetzt eigentlich nicht die... praktisch das so rüberschleppen, weißt du, so praktisch, dass es verdeckt immer noch eigentlich Scherben sind, nur dann Rio Reiser heißt, ja. Es gibt ja Leute, die finden deine Musik zu glatt, zu poppig, die empfinden das als ein Zugeständnis an den Massengeschmack. Also ich habe damit keine Probleme mit Zugeständnis an Massengeschmack, aber ich habe mich nicht hingesetzt und irgendwas geschrieben, wo ich dachte, Mann, das wollen aber Millionen kaufen. Also so, so kann ich nicht schreiben eigentlich mit dem Hintergedanken im Kopf. Und das nachher, wenn du so in so einem Studio allein, also jetzt das aufnimmst, ist ja klar, dass einfach der Sound besser ist, als wenn du das achtspurmäßig in Friesenhagen aufnimmst. Und das ist vielleicht das, was manchen Leuten nicht gefällt dran. Also die würden dann lieber wieder die große Schaufel Dreck drin haben. Ne? Aber stell dir vor, du sitzt hier und versuchst laufend irgendwie den Dreck zu sammeln und da reinzukippen, das ist ja noch peinlicher. Ja? Nee, es ist eben so geworden, wie es geworden ist. Weil wir hatten ja die Absicht, glaube ich, das besonders clean und sauber und auf Massengeschmack zu machen, noch das Gegenteil, das besonders dreckig zu machen. Ne? Aber live hört sich deine Musik anders an. Das ist immer so. Frühling im Niemandsland. Wenn ich König von Deutschland wär, das alles und noch viel mehr. Funky Götzner, Jan Preuß und Sonny Ted auf dem Weg zu Rio Reisers Grab. Am Abend treten sie gemeinsam zu Ehren seines Geburtstags auf. Reiser wäre heute 70 geworden. Der Tod konnte seiner Popularität aber nichts anhaben. Reiser ist mit seiner Musik längst unsterblich. Dass es so vielen Leuten heute noch so viel Freude bereitet und so viele Menschen ihn anhören, weil er wirklich was für uns zu sagen hatte. Und dafür bin ich ihm für immer dankbar. Text und Musik zusammen und die Echtheit, wie Rio seine Lieder auch gesungen hat oder auch die Lieder anderer, der hat ja auch gecovert. Das war dann immer so aus dem Vollen, aus dem ganzen Herzen. Das war für mich, das hat mich immer erreicht. Der musikalische Chef-Anti-Ideologe hat Tonsteine-Scherben zwar häufig in den Dienst des linken Geistes der 70er gestellt und Konzerte zum Nulltarif gespielt, wollte sich aber nie vereinnahmen lassen und seine eigenen Ziele verfolgen. Wir wollen mit der Musik, die wir machen, die Menschen überzeugen, dass sich alle Menschen von ihren Unterdrückern befreien müssen. Und ich glaube, dass die Musik dabei einen wichtigen Faktor spielen kann. Der Preis des Anti-Rockstar-Daseins waren hohe Schulden, aus denen die Band nicht mehr rauskam. Reiser zieht irgendwann die Reißleine und wird Mitte der 80er ein richtiger Star. Für viele seiner alten Fans ist das mehr als irritierend. Doch wer genau hinhört, merkt, dass sein Talent nur in ein anderes Stadium übergegangen ist. Immer für dich, für immer und dich. Seine Musik war für mich schon seit damals wie ein, wie wir heute nennen, New Classic. Man kann auf alle Klassik-Instrumente spielen und hat trotzdem eben diese Power. Die Band spielt in wenigen Minuten in der Wabe in Prenzlauer Berg, morgen in Fürstenwalde und am Sonnabend hier in der Kapelle des St. Matthäus-Kirchhofs in Schöneberg. Zum Gedenken an Rio Reiser, den einstigen König von Deutschland, der heute völlig zu Recht auf dem Thron der deutschen Rockmusik sitzt. Das war ein Rio Reiser Porträt, natürlich nicht aktuell, sondern vom letzten Jahr, aber ich habe es hier nochmal gebracht, in Angedenken an den großen Musiker. Yo, Niemandsland 91.4 FM auf Contrabanda in Barcelona. Ich hab geträumt, der Winter wär vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien. Es gab keine Angst und nichts zu verlieren. Es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren. Das war das Paradies. Der Traum ist aus. Ich hab geträumt, der Krieg wär vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien. Alle Türen waren offen, die Gefängnisse leer. Es gab keine Waffen und keine Kriege mehr. Das war das Paradies. Thank you. Wirklichkeit wird. Wirklichkeit. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 211. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1923. ¡A la muerte! Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Franco, Franco. Y con ayuda de Dios. ¡Es por la España! Los bravos hombres del pueblo. In der letzten Folge unserer Sendereihe Es lebe der Tod hatten wir gesehen, dass am Ende nicht aus dem republikanischen Erbe, sondern aus dem von Franco geschaffenen System das demokratische Spanien hervorgehen sollte. Das zeigt die Tragik und die Illusion, in der die Exilianten gelebt haben. In der letzten Folge hatten wir das republikanische Exil ausführlich geschildert. In dieser Folge wollen wir über die Wunden der Überlebenden bis heute sprechen. Der über Jahrzehnte ungebrochene Wille, dem Regime des Generals Franco Widerstand entgegenzusetzen, zeugt auch von der Fortsetzung eines tief verwurzelten Hasses gegenüber den Siegern von 1939. Auf der anderen Seite verheilten auch nicht die Wunden innerhalb des in sich tief verfeindeten republikanischen Lagers. Das Exilparlament vertrat lediglich einen Teil der ehemals gemeinsamen Front und die gegenseitige Ablehnung verhinderte letztlich die Schaffung einer starken Opposition, die vom Exil aus im Bündnis mit den westlichen Demokratien den Sturz der Diktatur wirkungsvoll hätte betreiben können. Das Franco-Regime ist ohne den permanenten Bezug auf den Bürgerkrieg nicht zu erklären. Es lebte bis zu seinem Ende vom Beschwören dieser Erinnerung. Die Deutung des Sieges als Bestimmung der Vorsehung sowie der uneingeschränkte militärische Triumph schufen die Legitimationsbasis für eine kompromisslose Herrschaftsausübung. Das frankistische Regime setzte dabei nach innen auch ein Definitionsmonopol hinsichtlich der Wahrnehmung und Interpretation des Bürgerkrieges durch, wenngleich, wie Enrique Moradiellos herausgearbeitet hat, in der Dekade der 1960er Jahre eine veränderte Wahrnehmung einsetzte. Angesichts einer Gesellschaft, die sich damals im sozioökonomischen Aufbruch befand, wurde unter Beibehaltung des Konzeptes der beiden sich unversöhnlich gegenüberstehenden Spanien das triumphalistische und heroisierende Bild des Krieges schrittweise durch das einer kollektiven Tragödie ersetzt. Auch konnten nun viele Exilierte wieder nach Spanien zurückkehren. Die Vorstellung von der gemeinsamen Schuld an dem Wahnsinn des Krieges und vom Scheitern aller Spanier rückte allmählich in den Vordergrund. Das Entstehen einer Zivilgesellschaft und ein Generationswechsel ebneten den Weg für ein Aufeinanderzugehen beider Lager, was nach dem Tod Francos zum zentralen Bestandteil des politischen Übergangsprozesses werden sollte. Mit dem Tod des Diktators fand zwar die von Staats wegen erfolgte Stigmatisierung der im Bürgerkrieg Besiegten ihr Ende, doch wurde schlagartig das gewaltige Trauma des Krieges sichtbar. Die Sorge vor einem Aufreißen alter Wunden und die Angst vor einer radikalisierten und polarisierten Gesellschaft waren allgegenwärtig. Man befürchtete, dass als Folge dieser Entwicklung gewalttätige Auseinandersetzungen bis hin zu einem neuerlichen Bürgerkrieg ausbrechen könnten, wie sie Spanien während der Jahre der Zweiten Republik erlebt hatte. Die Selbstverpflichtung, dass es nie wieder zu einem Bürgerkrieg kommen dürfe, trat in den Mittelpunkt des gesellschaftlichen Bewusstseins. Die Erinnerung wirkte als mahnendes historisches Erbe. Damit wurde die Herstellung eines breiten Konsenses aller gesellschaftlichen Gruppierungen in allen zentralen politischen Belangen zum imperativen Ziel der politischen Akteure nach 1975. Der als labil wahrgenommene Demokratisierungsprozess sollte keinesfalls durch unerfüllbare politische Maximalforderungen oder gar ideologische Reizthemen überfrachtet werden. Consenso wurde zum gebetsmühlenartig wiederholten und praktizierten Schlagwort. Der Konsenswille äußerte sich etwa darin, dass der Generalsekretär der spanischen KP, Santiago Carrillo, dem als Verantwortlichen für die öffentliche Ordnung in Madrid im November 1936 die Erschießung von 2000 Gefangenen zugeschrieben wurde, und Adolfo Suárez, der letzte Generalsekretär des Movimiento Nacional als Nachfolgeorganisation der Falange, im Jahr 1977 gemeinsam einen Aktionsplan ausarbeiteten, um einen friedlichen Regimewandel auf den Weg zu bringen. Der Schriftsteller und spätere sozialistische Kulturminister Jorge Semprún, der im Februar 1945 aus dem Konzentrationslager Buchenwald befreit worden war, stellte rückblickend fest, dass man in jenen Jahren lernen musste, mit den Häschern gemeinsam an einem Tisch zu sitzen, die einen einst ins Gefängnis geworfen hatten. Das Bürgerkriegstrauma saß aber auch innerhalb der Gesellschaft tief, was sich besonders eindringlich an den Wahlergebnissen zu den spanischen Cortes ablesen lässt. Während in den Jahren der Zweiten Republik eine starke Polarisierung des Parteienspektrums stattgefunden hatte, fand nun eine Hinwendung zu Parteien statt, die für politische Mäßigung standen und keine Erinnerung an den Bürgerkrieg hervorriefen. Auf diese Weise wurde die Listenvereinigung Unión de Centro Democrático zum eindeutigen Wahlsieger der ersten Parlamentswahlen im Jahr 1977. Andererseits wurden Parteien, wie die vom ehemaligen Minister der Diktatur Manuel Fraga Iribarne gegründete Alianza Popular, die auf den soziologischen Franquismus als den ab den 1960er Jahren zu bescheidenem Wohlstand gekommenen breiten bürgerlichen Schichten als Wählerklientel setzte, oder die kommunistische Partei PCE unter der Führung des Bürgerkriegskämpfers Santiago Carrillo abgestraft und erhielten nur geringe Stimmenanteile. Ganz in diesem Sinne stellte Ministerpräsident Felipe González anlässlich des 50. Jahrestages des Bürgerkrieges im Jahr 1986 fest, dass dieser Krieg kein Ereignis sei, dessen man gedenken solle, auch nicht durch die, die ihn erlebt und erlitten hätten. Der Bürgerkrieg sei vielmehr endgültig zur Geschichte geworden und damit für Spaniens Realität nicht mehr lebendig und präsent. Während sich also die Wissenschaft intensiv mit den Ereignissen befasste, blendete die Gesellschaft diese Vergangenheit aus und richtete ihren Blick auf die Zukunft. Entsprechend können auch Meinungsumfragen zur Bedeutung des Bürgerkrieges für die spanische Gesellschaft interpretiert werden. Im Sommer 1983 sahen 3/4 aller Befragten im Bürgerkrieg eine beschämende Epoche, die am besten vergessen werden sollte. Zitiert nach Bernecker aus dem Buch Krieg, Seite 225. Das Konsensgebot führte damit zu einer Tabuisierung von Fragen nach Schuld und Sühne. Die Amnestiegesetze von 1976 und 1977 verordneten auch im Hinblick auf die begangenen Verbrechen eine Amnesie. Und genau wie die Suche nach den Tätern wurde auch die nach den Opfern tabuisiert. Ende der 1970er Jahre fanden für kurze Zeit zaghafte Versuche von Seiten der republikanischen Opfer der Repression statt, sich der eigenen Vergangenheit zu nähern, indem erstmals Gräber jener Tausenden geöffnet wurden, die in den Jahren des Bürgerkrieges erschossen und verschacht worden waren, Gräber, über deren Existenz ein Mantel des Schweigens ausgebreitet worden war. Doch der Putschversuch vom Februar 1981 und die damals im Fernsehen live übertragenen Schüsse in den Cortes zeigten sozusagen als Warnschüsse, die die Gefahr einer Wiederholung der Geschichte vor Augen führten, eine schlagartige Wirkung. Ein aus den Erlebnissen der Vergangenheit hervorrührender Schmerz oder gar Rachegefühle hatten keinen Platz in einem Gemeinwesen, dessen oberstes Ziel die Sicherung der Prinzipien von Demokratie, Freiheit und Toleranz waren. Das Gebot des Vergessens lag nun schwerer denn je über der Vergangenheit. Wenngleich seit dem Ende der Diktatur wissenschaftliche Studien zu den Hintergründen, dem Verlauf und den Folgen des Krieges in großer Zahl erschienen, blieb die öffentliche Demonstration der persönlichen Erfahrung ein Tabu. Die Zeit des Schweigens fand damit eine quälende Fortsetzung. In einer Schlüsselszene der Erzählung nach der Wirklichkeit von Javier Cercas heißt es daher: Glauben Sie mir, diese alten Geschichten interessieren keinen mehr, nicht einmal uns, die wir sie selbst erlebt haben. Früher schon, ja, aber das ist vorbei. Jemand hat entschieden, dass diese Geschichten vergessen werden sollen. Und wissen Sie was? Wahrscheinlich hatte er sogar damit recht. Außerdem bestehen diese Geschichten doch alle zur Hälfte aus unbewussten Lügen und zur anderen Hälfte aus bewussten Lügen. Zitiert nach Javier Cercas, Soldaten von Salamis, Seite 187. Seit einigen Jahren ist diese Erinnerung allerdings wieder erwacht. Vor allem die Nachkommen der republikanischen Bürgerkriegsopfer ergriffen das Wort. Sie fühlten sich in einer Zeit, in der die allgemeine Überzeugung bestand, dass die Schreckgespenster der Vergangenheit endgültig überwunden seien, dem Gebot des Vergessens nicht mehr verpflichtet. Das Schlagwort von der Wiedergewinnung der historischen Erinnerung macht seit etwa 15 Jahren die Runde und erfasst breite Schichten der Bevölkerung. Im Herbst des Jahres 2000 etwa wurde unter gewaltiger Anteilnahme durch die Medien und trotz einer symptomatischen Zurückhaltung von Seiten der damals durch die konservative Volkspartei geführten Regierung auch die Öffnung von Gräbern der Vermissten in Angriff genommen. Von Emotionen getragene persönliche Erinnerungen prägen seitdem die bis dahin eher nüchterne und ausgewogene öffentliche Auseinandersetzung mit den Ereignissen des Bürgerkrieges in Spanien. Auch kommen wieder die Thesen der frankistischen Bürgerkriegspropaganda und das Geschichtsbild der Diktatur zum Vorschein. Die Nostalgiker der Diktatur zeigen nun öffentliche Präsenz. Die Würdigung des Andenkens an Franco ist salonfähig geworden und nicht mehr allein der extremen Rechten vorbehalten. Zudem hat eine polemische und ideologisch aufgeladene Geschichtsschreibung Hochkonjunktur erfahren und ihre Werke finden reißenden Absatz. Die umstrittenen Publikationen des Journalisten Pio Moa erleben gewaltige Auflagen und haben zu erbitterten Kontroversen geführt. Dem Trend zur Ideologisierung und Emotionalisierung der Geschichte können sich aber selbst renommierte Wissenschaftler nicht entziehen, indem vor allem die Frage nach der Schuld an der Tragödie des Krieges in den Mittelpunkt der Betrachtung rückt. Dieser Polarisierungsprozess lässt sich auch auf der politischen Ebene konstatieren. Nachdem noch Ende 1995 alle Parlamentsparteien einträchtig das Angebot der Einbürgerung der Kämpfer der internationalen Brigaden als Geste der Anerkennung für deren selbstlosen Einsatz in Spanien beschlossen hatten und dies als Ausdruck der Reife der spanischen Gesellschaft im Umgang mit der jüngsten Vergangenheit empfunden worden war, fand bereits im Wahlkampf 1996 eine ideologische Radikalisierung zwischen der konservativen Volkspartei PP und der sozialistischen Partei PSOE statt. Bis dahin vermiedene alte Parolen und das Bild der zwei Spanien kamen wieder zum Vorschein. So gab der sozialistische Ministerpräsident Felipe González bei einer Wahlkampfveranstaltung in Barcelona im Hinblick auf die Wahlsiegambitionen des politischen Gegners die Losung der Kommunistenführerin Dolores Ibárruri aus: No pasarán. Die Sozialisten setzten erstmals seit der Wiedereinführung der parlamentarischen Demokratie bewusst auf die Angst vor einer Machtübernahme durch die mit dem Frankismus gleichgesetzte Rechte. Die konservative Partei wiederum begann nach anfänglichem Zögern damit, das politische Erbe des Frankismus anzutreten. Der Tenor der Auseinandersetzung im politischen Diskurs ist seitdem zunehmend aggressiv geworden, wie etwa im Jahr 1999 die Diskussion um finanzielle Entschädigungen für die Exilierten zeigten. Die politisch-ideologische Befindlichkeit in Spanien wird nicht zuletzt im Hinblick auf das Gedenkjahr 2006 eine weitere Polarisierung erfahren. Nach 25 Jahren einer auferlegten Verdrängungspolitik ist die spanische Gesellschaft von einer gewaltigen, emotional aufgeladenen Woge der Erinnerung an das Leid erfasst worden, das von der grausamsten Erfahrung der Geschichte Spaniens ausging, einem Krieg, der zwar spanische Wurzeln hatte, der aber zugleich zum Schlachtfeld der Ideologien wurde und durch den Spanien in die Fänge der europäischen Mächte sowie ihrer nationalen Interessen geriet. Entsprechend kann die außerordentliche Brutalität, die im Bürgerkrieg von beiden Kriegsparteien verübt wurde, nicht allein auf den für zeitgenössische Beobachter sprichwörtlichen wilden Charakter der Spanier und deren inquisitorische Mentalität, mit der sie Andersdenkende unbarmherzig verfolgten, reduziert werden. In diesem Krieg findet ebenfalls die ideologisch begründete radikale Intoleranz im Europa der Zwischenkriegszeit einen dramatischen Ausdruck, die allerdings erst in den Vernichtungsfeldzügen des Zweiten Weltkrieges und im Holocaust ihren unvorstellbaren Höhepunkt erreichen sollte. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 211. Eine Niemandsland-Produktion 2021. Literaturangabe. Sie hörten das letzte Kapitel aus dem Buch »Der Spanische Bürgerkrieg – Geschichte eines europäischen Konflikts« von Carlos Collado Seidel. Das Buch ist im Verlag CH Beck OHG München 2006 erschienen. Sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada, mixta primera, línea de fuego. Tercera brigada, mixta primera, línea de fuego. No pasarán. No pasarán. Hier und wir waren frei und die Morgensonne schien. Es gab keine Angst und nichts zu verlieren. Es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren.

Sie kletterten, der Studie zufolge, um 6% auf 9 Billionen Dollar. Abzüglich der Schulden von 2,4 Billionen Dollar errechnet sich für die Deutschen damit ein Gesamtvermögen von rund 20 Billionen Dollar. Davon besitzen allerdings 90% ein ganz kleiner Anteil der Bevölkerung, die Reichen und Superreichen. Auf der anderen Seite leidet das Land an einer grassierenden Armut. Aktivisten fordern Berücksichtigung und Teilhabe von Armen und Erwerbslosen. Evangelisches Hilfswerk Diakonie unterstützt die Initiatoren. Sie kommen kaum vor, Menschen in Armut. Im Wahlkampf wollen sie das ändern. Unterstützt werden sie dabei vom Evangelischen Hilfswerk Diakonie. Am Mittwoch hat sie ein 5-Punkte-Papier bei einer Online-Pressekonferenz vorgestellt, mit dem sie auf den sozialen Notstand hierzulande hinweist. Michael Stiefel ist einer von ihnen. Er engagiert sich beim Armutsnetzwerk. Die Corona-Krise hat das Leben vieler Menschen auf den Kopf gestellt, sagt er bei der Vorstellung des Papiers. Aber besonders hart habe es die getroffen, die schon vorher mit schweren Belastungen zu kämpfen hatten. Corona bedeutet, manche gehen in den Lockdown, andere in den Lockout, weil sie von allem ausgeschlossen sind. Arm zu sein heißt ständig zu improvisieren. Die Regelsätze in der Grundversicherung seien zu knapp bemessen, sodass jede unvorhergesehene Ausgabe die Existenz bedrohen kann. Armut wird als Verlust von Freiheit wahrgenommen, sagte Stiefel. Was für die meisten Personen normal sei, gelte nicht für Arme. Etwa einfach Freunde im Restaurant treffen, in den Urlaub fahren. Vor der Pandemie waren Essensausgaben, Tagestreffs, kulturelle Angebote, die mit wenig oder ohne Geld wahrgenommen werden können, wichtig, um überhaupt soziale Kontakte zu haben. In der Pandemie ist auch das weggefallen. Dabei nehme die Distanz zu und stiegen zugleich die Bedarfe, weiß Stiefel. Damit sei aber auch ein entscheidender Faktor für die Selbstorganisation von Erwerbslosen weggefallen. In der Pandemie leiden viele von denen, deren Lebenswirklichkeit Armut ist, an Einsamkeit, sagte Helga Röller auf der Online-Pressekonferenz. Röller ist Aktivistin in Erwerbslosennetzwerken. Die Menschen seien aus ihren sozialen Bezügen herausgedrängt worden. Ihnen fehlen schon allein die Kreditkarte für die Online-Buchung im Freibad. Die Ausgrenzung sei größer und stärker geworden. Darum sei es höchste Zeit für einen demokratischen Streit um Sozialpolitik und Armutsbekämpfung. Es reiche nicht aus, mit einem einmaligen Zuschuss in Höhe von 150 Euro abgespeist zu werden. Nicht nur Viren müssen bekämpft werden, sondern auch Armut und Ausgrenzung. Armut stört nicht, wenn sie hinter verschlossenen Türen existiert, sagte Röller und betonte, Arme müssten wieder selbst zum Störfaktor werden. Sie seien Experten in eigener Sache, heißt es in dem 5-Punkte-Papier. Gleichwohl spielten ihre Erfahrungen und Sichtweise bei politischen Entscheidungen keine Rolle. Wir wehren uns gegen alle Formen der Ausgrenzung und fordern das demokratische Recht auf gesellschaftliche Mitgestaltung ein. Die Diakonie hat erklärt, die Betroffenen zu unterstützen, ihre Selbstorganisation und Vernetzung bundesweit zu fördern. Dafür stelle sie die notwendigen Ressourcen zur Verfügung, dass arme Menschen ihre eigene Interessensvertretung aufbauen können. Fahrtkosten, Technik, Tagungskosten, organisatorische Hilfen, Hilfen beim Zugang zu Medien. Die Beteiligten entscheiden aber selbst über Inhalte und Arbeitsschritte, sagt Maria Lohheide, verantwortlich für Sozialpolitik im Vorstand der Diakonie Deutschland. Mit dem vorgestellten Papier ist ein erster Schritt getan. Neben einer Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums fordern die Initiatoren auch ein Umdenken bei Corona-Regeln. Kontaktbeschränkungen und Pandemie-Maßnahmen müssen differenziert gedacht werden, lautet eine Forderung. Generell müsse gelten, je schwerer sich digitale Zugänge und Kontaktbeschränkungen für bestimmte Personengruppen auswirken, desto mehr muss in alternative Zugangsmöglichkeiten investiert werden. Berlin. Rassebegriff bleibt im Grundgesetz. Der Begriff Rasse wird wohl vorerst im Grundgesetz stehen bleiben. Da es keinen Gesetzentwurf der Koalition zur Änderung der Verfassung gebe, sei eine kurzfristige Grundgesetzänderung nicht mehr zu erwarten, sagt Ansgar Heveling, Justiziar der Unionsfraktion der Rheinischen Post. Der im Artikel 3 des Grundgesetzes verwandte Rassebegriff hatte Anlass zu Kritik gegeben, da die Verfassung in dieser Formulierung die Vorstellung transportiert, es gäbe menschliche Rassen. Und was keinen Namen hat, existiert auch nicht, weil wenn man das Wort Rasse abschafft, schafft man wahrscheinlich auch direkt das Problem des Rassismus ab. Genauso wie wenn man das Wort Klassenkampf verbietet, genauso die gesellschaftlichen Klassen abschafft. Tolle Vorstellung, Augen zu und rufen, ich sehe es doch gar nicht mehr. No? Notícies de Barcelona, a Ni Man's Land. Die Barcelona-Nachrichten für die Woche vom 7. bis zum 14. Juni 2021. Covid-Beschränkungen, Seuchen City. Behörden und Privatwirtschaft, Gaststättenbetriebe und Handel haben sich darauf geeinigt, in Katalonien die Öffnung von Kneipen, Bars, Restaurants, Einzelhandelsgeschäfte sowie Fitnesscenter ab Freitag bis 1 Uhr in der Nacht und mit einem Zulassungsvolumen von 70% der Kundschaft zu erlauben. Auch der Nachtbarbetriebssektor verlangt nun vehement die Erlaubnis zum Öffnen seiner Lokale. Die Diskothekenbesitzer scharren mit den Hufen. Auch ist der Verzehr von Speisen und Getränken in öffentlichen, speziell gekennzeichneten Räumen, wie zum Beispiel Picknickplätzen. Bisher war das nur für Schulausflüge und erzieherische Maßnahmen und Aktivitäten im Freien erlaubt. In Kraft bleibt die Beschränkung auf 10 Personen für Versammlungen oder Zusammenkünfte im Freien. Thema Armut in Barcelona. Das Sozialhilfswerk Caritas Diözese Barcelona erklärte am Donnerstag vergangener Woche, dass die Zahl der Haushalte ohne Einkünfte, die vom Hilfswerk versorgt werden, sich seit Beginn der Pandemie verdreifacht habe. Konkret von 8,2% auf 26% im Mai 2021. Dies geht aus dem Caritas-Bericht über die Situation der Stadt 2020 hervor. Der Direktor von Caritas, Salvador Busquets, erklärte den Anstieg so. Es zeigt den strukturellen Charakter der Armut in dieser Stadt durch das Fehlen von sozialen Strukturen. Seit der Finanzkrise 2008 hatte die soziale Lage sich für viele Haushalte schon verschlechtert. Was wir jetzt erleben, ist eine verschärfte Fortsetzung dieser Krise unter Covid-Bedingungen. Caritas Barcelona hat im Jahr 2020 16.249 Haushalte betreut, 8% mehr als 2019. 47% von ihnen hatten zuvor noch nie Hilfe von Caritas bekommen. Die Zahl der Haushalte, die Hilfe bei der Grundversorgung benötigte, hat sich verdoppelt. Lebensmittel und Wohnraum sind hier die kritischen Güter, die für ein menschenwürdiges Leben fehlen. Caritas hat die Lebensmittelhilfen verdreifachen müssen, die Wohnraumhilfen verdoppelt. 67% aller von Caritas Betreuten leben in unwürdigen Behausungen, zum Beispiel besetzten und schlecht infrastrukturierten Häusern oder direkt auf der Straße. Oft leben in den untervermieteten Zimmern 5 Personen auf 10 Quadratmetern. Das sei unwürdig. Caritas fordert von der Regierung öffentliche soziale Maßnahmen über die Politik, besonders Zugang zu sozialem Wohnraum für die arme Bevölkerung. Katalanisches Labyrinth. Der nach Belgien geflüchtete Ex-Präsident der Generalitat, Carles Puigdemont, forderte am Donnerstag das Europaparlament auf, keinen Einspruch gegen das vom Europäischen Gerichtshof ausgesprochene Urteil zur Wiedererlangung seiner parlamentarischen Immunität einzulegen. Zusammen mit den Ex-Conseillers Toni Comín und Clara Pontesi schickte der Ex-Präsident einen entsprechenden Text an das Parlament in Brüssel. Puigdemont erklärte, dass es sein Recht sei, Immunität zu genießen. Er sprach in einer Presseerklärung von Verfolgung durch den spanischen Staat. Puigdemonts Anwalt, Herr Gonzalo Boye, erklärte sogar, dass der Urteilsspruch des Europäischen Gerichtshofes Puigdemont erlaube, unbehelligt von der spanischen Justiz, sich frei auf spanischem Territorium zu bewegen bzw. nach Katalonien einreisen zu können. Doch ist der Mann realistisch. Der Anwalt rät seinem Mandanten Puigdemont vorerst davon ab, nach Katalonien einzureisen, denn er sei überzeugt, dass Spanien sich dieser Interpretation der Immunität nicht anschließen werde. Zu den Begnadigungen, die die Regierung Sanchez plant, sagte Puigdemont, dass diese eine persönliche Lösung seien, jedoch keine politische Lösung darstellten. Auf die Frage, ob er Puigdemont am Verhandlungstisch zwischen Generalitat und spanischer Regierung teilnehmen wolle, sagte er, es ist ein Verhandlungstisch zwischen zwei Regierungen und ich bin nicht Mitglied. Frauen wehren sich. Gewalt gegen Frauen. Die Kneipenangestellte, die vergangene Woche ihrem Vergewaltiger, der auch ihr Chef war, mit einem Messer den Penis abgeschnitten hat, wurde von einem Richter einstweilen in Vorbeugehaft genommen. Die Frau hatte erklärt, dass ihr Chef, der eine Kneipe in San Andreo führt, sich schon seit längerem sexuell bedrängt und vergewaltigt hätte. Ob der Vergewaltiger ebenfalls in Haft genommen wurde, ist unserer Niemandsland-Redaktion bisher nicht bekannt. Betonblock City Barcelona. Das Rathaus von Barcelona wird in den nächsten Wochen verschiedene Modelle für die Terrassenerweiterungen von Bars und Restaurants erproben, um die ästhetisch und praktisch umstrittenen Betonblöcke im Laufe des kommenden Sommers durch Holz- und Pflanzenkübelstrukturen zu ersetzen. Ein paar habe ich schon gesehen, das sieht alles sehr schön aus. Die Kneipen können ab dem Sommer mit dem Umbau bzw. Ausbau ihrer Terrassen beginnen. 2 Millionen Euro Umbauhilfen sollen zur Verfügung gestellt werden. Der Gaststättenverband der Stadt erklärte sich erfreut darüber, dass die Terrassenerweiterungen definitiv sein sollen. Seit Mai 2020 hat das Rathaus 3.688 neue Sonderlizenzen für Terrassenplätze bzw. für Terrassenplatzerweiterungen vergeben. 2.448 davon sind Erweiterungen von bereits existierenden Terrassen. 1.200 sind neue Terrassen für Kneipen, die vorher keine hatten. Grüne Stadt Barcelona. Ada Colau, die Bürgermeisterin, präsentierte vergangene Woche den Pla Natura 2021-2023, den Plan Natur, der 18 Hektar zusätzliche Grünfläche für die Stadt bis 2023 und bis zu 100 Hektar bis 2030 vorsieht. Erweitert werden unter anderem die Gärten von Marina de Prat Vermell, Can Clos, Can Batlló und die grünen Achsen der sogenannten Superias, das heißt der verkehrsberuhigten Grünzonen von La Sagrera. Auch sollen bereits bestehende Grünzonen verbessert werden, wie der Parc Central de Nou Barris oder der Park des Labyrinths von Horta, des Labyrinth de Horta. Stadt und Urbanismus. Der Urbanismusplan für Gracia sieht die Enteignung einer Vielzahl von Wohn- und Geschäftsräumen vor. Der MPGM, der MPGM-Plan, modifizierter Plan General Metropolitano, wurde bereits im Februar vom Rathaus unter Ada Colau präsentiert. Dies unter dem Etikett Formel für die Beibehaltung des charakteristischen Erbes der Stadtstruktur und der Erweiterung von erschwinglichem Wohnraum und der Schaffung neuer Grünanlagen. Einige Gebäude sollen abgerissen, andere umgebaut werden. Die betroffenen Mieter und Eigentümer waren bisher nicht informiert worden, was jetzt nach Verkündung des Plans eine Welle von Einsprüchen in Gang setzen wird. Für 70 Wohnungen von Betroffenen, so das Rathaus, sei bereits Ersatzwohnraum im gleichen Stadtviertel Gracia geschaffen worden. Fun City Barcelona Tourismus. Der Massentourismus braucht immer mehr Flugzeuge. Das geballte Auftreten in der vergangenen Woche der Unternehmerlobby, um die Erweiterung des Flughafens El Prat zu fordern, bringt die Regierung Aragonés zuerst einmal in die Bredouille. 1,7 Milliarden Investitionen zur Plattmachung eines Naturschutzgebietes im Ausläufer des Ebro-Deltas sind keine Kleinigkeit. Doch neigt das Govern von Katalonien jetzt wohl doch eher zu diesem Makroprojekt, das in naher Zukunft noch mehr Touristenmassen heranschaffen soll. Und alle waren dabei. Jordi Puigneró, Vizepräsident der katalanischen Landesregierung Govern, alle Unternehmerverbände, die Conseillers von Foment und Treball, der Präsident von PIMEC, Josep Sánchez Llibre, die Präsidentin der Handelskammer, Frau Monica Roca, der Präsident von RAC, der Präsident des Círculo de Economía, Javier Faust. Alles, was Geld, Ansehen und Namen und Einfluss hat, hat sich da hinter die Lobby der Flughafenerweiterung gestellt. Das Treffen fand am Freitag im Sitz des Departamento de Territorio statt. Die linksradikale Partei CUP hat bereits ihr Nein zum Erweiterungsprojekt des Flughafens angekündigt. Denn hierdurch werde direkt in ein Naturschutzgebiet eingegriffen. Aragonés will Zeit gewinnen und hat vorerst einmal erklärt, dass man neue Studien zur Verträglichkeit des Projekts für die Umwelt vornehmen werde. Barcelona Kulturstadt. Ein Lehrbeispiel an ziviler, kluger und bürgerfreundlicher Amtsführung gab Barcelonas Rathaus unter Ada Colau vergangene Woche mit der Präsentierung des Plans Barcelona Kultur. Gran Plan Cultural. Stadtregierung und alle Oppositionsparteien schlossen sich zusammen, um nach dem Vorbild des Consejeros Joan Rigol von 1985 einen kulturellen Pakt zu beschließen, der der Stadt neue starke Impulse geben wird. Die Idee ist, dass die Kultur einen zentralen Platz im öffentlichen Leben Barcelonas einnehmen soll. Die auf lange Sicht angelegte Linie kultureller Investitionen und Förderungen kulturellen Lebens bis 2030 umfasst 6 Bereiche bzw. Achsen. Volkskultur und Interkulturelles, visuelle Kunst, Museen, Architektur und Design, Medien und Kommunikation, szenische Kunst, Theater usw., Geisteswissenschaften, Schrift und Literatur, Gedenk- und Erinnerungskultur und Kulturerbe und Geschichte. Der Plan bzw. Pakt wurde von allen Parteien beschlossen bzw. verabschiedet. Ein wirklich einmaliger Vorgang im Panorama der katalanischen und städtischen Politik der letzten Jahre und Jahrzehnte, wo alles verzankt und zerstritten ist. Der Grundgedanke ist hier, wer auch immer gerade regieren möge, die Kultur müsse immer im Zentrum des Lebens in der Stadt Barcelonas stehen. Im Saló de Cent des Rathauses wurde der Pakt im Beisein aller Vertreter von Stadtrat und Oppositionsparteien von Bürgermeisterin Ada Colau verkündet. Die Ausarbeitung des Paktes, seine Gestaltung und Finanzierung wird ab jetzt vom Consell de Cultura überwacht und realisiert. Es werden Arbeitsgruppen und Kommissionen eingesetzt. Barcelona gibt pro Jahr und Einwohner 90 Euro für Kultur aus. Das sind 6% des Gesamthaushaltes. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass der spanische Durchschnitt bei 50 Euro liegt, der von Berlin bei 100. Homophobe Aggressionen in Barcelona. Ein brutaler Angriff auf eine kleine Gruppe Homosexueller erschüttert die Öffentlichkeit in Barcelona und ruft einen Sturm der Empörung hervor. Es geschah am Samstag, dem 29. Mai, am Strand von Somorrostro im Viertel Barceloneta. Junge Leute saßen am Strand, lachten, unterhielten sich. 4 Individuen kamen näher. Einer von ihnen ruft: Maricones de mierda, Scheißschwule. Sie schlagen 4 junge Homosexuelle brutal zusammen. Einen von ihnen derart schwer, dass er mit Kieferbruch und zertrümmerten Zähnen auf der Intensivstation des Krankenhauses landet. Der Präsident der OCH, das ist das Observatorio contra la Homophobia von Barcelona, Eugeni Rodríguez, zeigte sich entsetzt. Solch eine Gewalt kannten wir bisher nicht, sagte er. Es ist ein schweres Verbrechen mit schweren Verletzungen. Barcelona sei zu einem Ort geworden, an dem Aggressionen gegen LGBTI-Menschen immer häufiger würden, sagte Rodríguez. Manu Peinado, der ist Präsident der Bürgerinitiative Plataforma LGTBI in Katalonien, schreibt diese zunehmende Gewalt gegen Schwule dem Erstarken der rechten Ultras in Europa zu. Der Stadtrat für Rechtsangelegenheiten Justiz, Marc Serra, erklärte die Zunahme zum Teil auch damit, dass heute mehr Fälle angezeigt würden als noch vor 10 Jahren. 2019 waren das laut Innenministerium in ganz Spanien 278 Hassdelikte gegen die sexuell Andersorientierten. Allein 2019 zählte das OCH allein in Katalonien 160 Zwischenfälle, 2020 schon 189. Meistens seien es junge Halbstarke von 16 und 17 Jahren, die am Wochenende ausgingen und homosexuelle Paare beschimpften und auch schlügen. Auch Nachbarn im Haus und Hasspropaganda im Netz zählen hier zu den Hassdelikten. Katalanisches Labyrinth 2. Der Gewinner der letzten Wahl in Katalonien vom 14. Februar, der Sozialist Salvador Illa, hat am vergangenen Wochenende sein Schattenkabinett vorgestellt als Alternative zum Independentismo und versprochen, dass er sich um die Realpolitik kümmern werde. Dabei hob Illa besonders die folgenden Themen hervor, bei denen man mit Madrid zu einer Art Staatspakt gelangen möchte. Eine bessere Bekämpfung der Pandemie, die Verwaltung der europäischen Hilfsfonds, die Erneuerung der Direktorenposten durch das Parlament, das regionale Fernsehen TV3 und das Wahlgesetz. Auch die Erweiterung des Flughafens El Prat sieht Illa positiv und befürwortet eine solche im Hinblick auf eine bessere Konkurrenzfähigkeit Barcelonas im internationalen Wettbewerb. Eine Umfrage, wie immer durchgeführt vom Radiosender Cadena Ser und der Zeitung El Periódico de Catalunya. Sind Sie für eine Schattenregierung in Katalonien? Ja, Sie sagen immerhin 68%. Nein, no, nur 32%. Also her mit dem Schattenkabinett. Neues von der Covid-19-Front. Gute Nachrichten erreichen uns von der Pandemiefront. Den dritten Tag in Folge hatte die katalanische Gesundheitsbehörde Salut keine Covid-Toten innerhalb von 24 Stunden zu vermelden. Ab Montag, dem 7. Juni, hat die Generalitat damit begonnen, die Gruppe der 45- bis 49-Jährigen zu impfen. Auch alle anderen Pandemieindikatoren haben sich in Katalonien leicht verbessert, wie zum Beispiel die Zahl der Krankenhauspatienten mit Covid-Diagnose und die Belegung der Intensivstationen. Alarmierende Situation an der Sozialfront. Die Armut steigt, das soziale Elend nimmt zu, die sozialen Einrichtungen und Hilfsdienste der Stadt Barcelona und der Generalitat kommen den Bedürfnissen der Menschen, die immer tiefer in die Armut abrutschen, nicht mehr nach. Sie sind hoffnungslos überlastet. Auch die Angestellten im Sozialbereich beklagen zunehmenden Stress, Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen und offene Missachtung ihrer Tätigkeit von Seiten der Politik und der Institutionen. Montag, 7. Juni 2021, 12.30 Uhr am Mittag, Protestkultur in der Fun City, Barcelona, an einem warmen Frühlingstag. Und hier haben wir eine große Menge an Leuten, die protestieren. Wie immer, es vergeht kein Tag, an dem auf der Plaza Sant Jaume nicht protestiert wird. Ich gehe mal rum. Perdón, ¿de qué os manifestáis? No Mira, puedo leer. Somos los de servicios sociales. Sí. Y nos manifestamos porque necesitamos más trabajadores, estamos sobrecargados. Vale. A raíz de las crisis y eso, sí, se nos claro. Ha sobrecargado de faena. Comprendo la problemática, muchas gracias. Diese junge Frau meint, sie sind von den Serveis Sociales in Risk. Das sind die Sozialdienste hier in der Stadt. Die haben verschiedene Probleme. Die haben zu viel Arbeit, sie haben zu wenig Mittel und Personal und es fehlt ihnen die Anerkennung. Das hat diese junge Frau mir gerade erzählt. Und jetzt singen sie Bella Ciao, Bella Ciao. Und wie gesagt, ein Protestzug von etwa 200 Personen, Menschen, sehr viele junge Leute, sehr viele Frauen, wobei man natürlich sagen muss, dass 70% des Personals hier in Katalonien und in Barcelona in den Sozialdiensten und auch in den Krankenhäusern Frauen sind. Gut, Niemandsland 91 FM. Die Protest-City lebt. Wie in einem kleinen Audio geschildert, kam es im Laufe der Woche zu zahlreichen Protesten der Arbeiterinnen und Arbeiter. Katalonien hat 3.100 öffentliche Angestellte im Sozialbereich. Davon sind 1.700 Erzieher und Erzieherinnen, 1.000 sind Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen und 400 sind in der Verwaltung tätig, Verwaltungsangestellte, die es durch die Pandemie und die Krise mit bis zu 60% mehr Bedürftigen zu tun haben. Thema Mitbestimmung. Decidim Barcelona. Bürger und Bürgerinnen Barcelonas ab 14 Jahren können in einem sogenannten Proceso Participativo Decidim Barcelona über zahlreiche Projektvorschläge für die Stadt mitentscheiden. Zwischen dem 10. und dem 20. Juni können alle Einwohner ab 14, wie gesagt, zwischen 184 Projekten eine Anzahl auswählen und darüber abstimmen, ob man sie realisiert sehen möchte. Es geht um eine Gesamtsumme dabei von 30 Millionen Euro Investitionen, die aus dem Haushalt der Stadt bzw. des Rathauses kommt. 38 Projekte betreffen die Verkehrsberuhigung und Verschönerung der Straßen. 21 Projekte sind Grünzonenverbesserungen. 15 Projekte betreffen öffentliche Plätze und Flächen. 12 Projekte sind für Kinderspielplätze und Spielflächen vorgesehen. Barcelona en Comú hatte diese Bürgerbeteiligung schon in ihrem Wahlprogramm 2015, doch konnten sie im ersten Mandat von Ada Colau noch nicht verwirklicht werden. Die Abstimmung erfolgt auf der Seite Plattform Decidim Barcelona. 90.000 Personen haben sich bereits angemeldet. Großbrand, Feuer, Feurio. Am vergangenen Dienstag überflogen die großen Löschflugzeuge der Feuerwehr im Tiefflug die Stadt, um ihr Löschwasser über den Brand im Naturschutzpark Collserola abzuwerfen. Der Brand in der grünen Lunge der Stadt war am Hang über der Autostraße von Roquetes ausgebrochen. Es ist bereits der 5. Waldbrand in Collserola in nur einem Monat. Die Feuerwehrexperten betonen, dass die Brände durch Menschenhand verursacht wurden. Auch Brandstiftung schließe man nicht aus. Besonders Obdachlose und Ausflügler, die im Park grillen, braten und rauchen, was sehr gefährlich ist, so die Behörden, seien für die Brände verantwortlich. Und beschließen möchte ich diesen Barcelona-Nachrichtenblock mit einer zweiten Umfrage, ebenfalls durchgeführt von dem Radiosender SER und El Periódico. Die Frage hieß: Glauben Sie, dass Oriol Junqueras Pere Aragonès bevormundet? Ja, sie 71%, no, nein 29%. Kino im Niemandsland, Kinokultur und Kinowelten. Und wir fallen direkt mit dem Thema ins Haus. Luis García Berlanga. Der wäre am 12. Juni 100 Jahre alt geworden. Aber er hat 89 davon gelebt. Vor über 10 Jahren ist er gestorben. Weltberühmt wurde er mit Filmen wie Bienvenido Mr. Marshall, Willkommen Mr. Marshall oder Placido oder Der Henker oder La Escopeta Nacional. Die nationale Schrotflinte könnte man das vielleicht übersetzen. Berlanga ist mittlerweile im Laufe der Jahrzehnte wie ein alter Wein immer wertvoller und immer reifer geworden und immer klarer werden die Qualitäten dieses großen Cineasten, dieses großen Regisseurs sichtbar. Die spanische Kulturwelt begeht dieses Ereignis, dieses 100-jährige Jubiläum von Berlangas Geburt a lo grande, im ganz großen Stile. Es vergeht kein Tag, wo nicht Radiosender und Fernsehkanäle einen Beitrag über Berlanga bringen. Gerade heute Vormittag, es ist der 11. Juni 2021 gab es eine einstündige Sondersendung zum Thema Berlanga, wo Zeitgenossen und Kollegen und Schauspielerinnen und Schauspieler über den Meister gesprochen und erzählt haben aus den Anekdoten bei den Dreharbeiten. El País brachte vor einer Woche ein Sonderheft raus mit den Schauplätzen, an denen Berlanga gedreht hat. 100 años de Berlanga hieß das Heft. Ein paar Worte zu seinem Leben und dann stellen wir vielleicht einen Film vor. Luis García Berlanga Martí wurde am 12. Juni 1921 in Valencia geboren und starb am 13. November 2010 in Madrid. Er war einer, wie gesagt, der bedeutendsten spanischen Filmregisseure. Berlanga wuchs in Valencia und in der Schweiz auf. Nach dem spanischen Bürgerkrieg wurde Berlangas Vater als Mitglied der Volksfront inhaftiert. Berlanga als Mitglied der Falange versuchte die Situation seines Vaters zu verbessern, indem er sich freiwillig zur Blauen Division meldete und ein Jahr für die Deutschen an der Ostfront kämpfte. Nach seiner Rückkehr nahm er sein Philosophiestudium wieder auf, malte und gründete einen Filmclub in Valencia. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs begann er ein Filmstudio am Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas. Dort traf er auf Juan Antonio Bardem, mit dem zusammen er nach einigen Dokumentarfilmen 1952 mit Esa Pareja Feliz seinen ersten Spielfilm realisierte. Im Jahr darauf schrieb Bardem das Drehbuch zu Willkommen, Mr. Marshall, Berlangas erstem großen Erfolg als Regisseur. Der Film wurde 1953 in Cannes als beste Komödie ausgezeichnet. Berlanga hatte sich mittlerweile von der Falange entfernt und nahm eine eher libertäre Position ein, wurde aber wegen seiner Erfolge von der Falange nicht verfolgt. Berlanga hatte aber mit seinen die spanische Gegenwart und Gesellschaft verspottenden Filmen ständige Probleme mit der spanischen Zensur. Sein nächster großer Film, Los Jueves Milagro, kam erst nach Jahren in die Kinos. Nachdem sein Film Plácido 1962 eine Oscar-Nominierung für den besten fremdsprachigen Film erhalten hatte, gelang ihm 1963 mit Der Henker ein Meisterwerk des schwarzen Humors. Allgemein prägte eine eher pessimistische Grundstimmung seine späteren Filme. Seine Figuren konnten sich nur noch durch schwarzen Humor behelfen. Drei seiner Drehbücher wurden von der Zensur gänzlich unterdrückt. Ich nenne mal die Titel. In Los Gancheros missfiel 1956 den Zensoren die weibliche Hauptfigur Paula. Deren Rollenverhalten widersprach dem klerikal-faschistischen Frauenbild der Diktatur. José Luis San Pedro verwendete das Drehbuch als Vorlage für seinen Roman El Río que nos lleva von 1961. 1989 erschien der Film zum Buch. Nicht unter der Regie von Berlanga, sondern von Antonio del Real. Der zweite Film, der zensiert wurde, heißt A mi querida mama en el día de su santo, war 1968 in den Augen der Zensoren wegen seiner unterschwelligen Erotik und der Thematisierung von Sexualneurosen untragbar. Und schließlich La Demolición fiel 1972 wegen erotischer Obsessionen durch die Zensur. In Tamaño Natural, einem seiner am meisten gefeierten Filme, griff Berlanga jedoch diese Themen wieder auf. Die Hauptrolle spielte übrigens Michel Piccoli. Berlanga und Bardem gelten heute als die wichtigsten spanischen Regisseure der Zeit des Frankismus. Nach dem Ende des Frankismus wurde Berlanga auch in Spanien hoch verehrt und geehrt. So war er seit 1986 Ehrenpräsident der Spanischen Filmakademie. Ebenfalls 1986 erhielt er den Prinz von Asturien-Preis. 1987 wurde Berlanga als erste Persönlichkeit mit einem Ehrengoya für sein Lebenswerk geehrt. Also Leute, die Berlanga-Filme gucken. Wenn ihr könnt, auf Spanisch natürlich im Original, aber es gibt die meisten auch auf Deutsch. Ich lese einmal kurz die wichtigsten Titel seiner Filmografie vor. 1952 Esta Pareja Feliz, 1953 Willkommen Mr. Marshall, Bienvenido Mr. Marshall, 57 Los Jueves Milagro, 62 Die Vier Wahrheiten, 63 Der Henker, 78 La Escopeta Nacional, Patrimonio Nacional 81, La Vaquilla von 1985, Moros y Cristianos von 1987, Gefährliche Instinkte übrigens von 1986 und von 1993 der interessante Film Todos a la Cárcel, alle in den Knast. Und das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer von Niemandsland und Kontrabanda. Ich hoffe, Sie hatten eine wunderbare, erfolgreiche und gesunde, angenehme Woche und werden ein schönes Wochenende haben. Bis nächste Woche. Agur, adeo, adios. Tschüss.